steht. Und doch an das Ruder geht, ertrinket mit Schaden und Schanden. Wie das Schiff in nicht versteht. Und doch an das Ruder geht, ertrinket mit Schaden und Schanden zuletzt. Die Schellenmütze endlich, krieg die Schellenmütze.